Viertes Buch, drittes Kapitel. Hat wohl jemals, Bruder Tobi, sagte mein Vater, indem er sich auf seinen Ellbogen stemmte und sich nach der anderen Seite des Bettes kehrte, wo selbst mein Onkel Tobi auf dem alten befranzten Stuhle saß und das Kinn auf seine Krücke gestützt hielt, hat wohl jemals ein armer, unglücklicher Mann, Bruder Tobi, sagte mein Vater, so viel Schicksalsschläge aushalten müssen? Die meisten Schläge, die ich habe austeilen sehen, sagte mein Onkel Tobi, bekam ein Grenadier, ich glaube. Hier klingelte er mit der Glocke, drin zu rufen, in Marquets Regiment. Hätte mein Onkel Tobi meinen Vater eine Musketenkugel durchs Herz gejagt, er hätte ihn nicht plötzlicher Knall und Fall mit der Nase aufs Kissen werfen können. Gott bewahre, sagte mein Onkel Tobi.